Fazit: In diesem Buch habe ich vor allem versucht, ein Grundparadigma zu lehren, dass wir Menschen ganze Personen sind, Körper, Verstand, Herz und Geist. Wenn sich jemand auf den achten Weg macht, sich auf den sequentiellen Prozess einlässt, seine innere Stimme zu finden und seinen Einfluss auszudehnen, indem er andere dazu inspiriert, ihre innere Stimme zu finden, steigert er seine Freiheit zu wählen und sein Vermögen, seine größten Herausforderungen zu bewältigen und menschlichen Bedürfnissen zu dienen. Er lernt, wie Führung schließlich eine Sache der Wahl werden kann, nicht der Position, sodass diese Kunst des Ermöglichens sich in den Organisationen und der Gesellschaft weit verbreitet und wir daher zwar die Dinge managen oder kontrollieren, die Menschen aber führen oder befähigen. Im Zusammenhang mit dem Paradigma der ganzen Person haben wir gelernt, dass jeder Mensch an sich wertvoll ist, dass er mit einem riesigen, fast unendlich großen Potenzial und einer ebenso großen Kapazität ausgestattet ist. Und dass der Weg zur Erweiterung dieser Kapazität darin besteht, unsere gegenwärtigen Gaben und Talente zu vergrößern. Dann werden uns weitere Gaben und Talente geschenkt oder für uns geöffnet, fast wie eine Blume, die im Frühling erblüht. Und unsere natürlichen Kapazitäten werden in allen vier Bereichen erschlossen, sodass wir ein ausgeglichenes, integriertes, kraftvolles Leben führen können. Auch das Gegenteil trifft zu. Wenn wir unsere Gaben und Talente vernachlässigen, werden sie, wie unbenutzte Muskeln, schwach und verkümmern. Wir haben außerdem gelernt, dass die Kultur, in der wir leben und arbeiten, uns auf Mittelmäßigkeit hin geprägt hat. Mit anderen Worten, darauf, dass wir unser Potenzial bei weitem nicht ausschöpfen. Alles, was keine ganze Person ist, ist ein Ding. Und Dinge muss man kontrollieren oder managen. Dieses aus dem Industriezeitalter stammende, auf Anordnungen und Kontrolle setzende Modell hat die Arbeitswelt zu dem Glauben gebracht, dass die größte Quelle von Wohlstand das Kapital und die Maschinen sind, nicht die Menschen. Wir haben jedoch das angeborene Vermögen, jene Software umzuschreiben, und dieses Vermögen inspiriert uns, Menschen, die wählen können, zu führen, zu befähigen, Dinge aber, die das nicht können, zu managen. Das Paradigma des Entwicklungsprozesses beantwortet die Fragen nach dem Wie und dem Wann und lehrt uns zunächst, uns selbst zu erobern, indem wir das, was wir jetzt wollen, dem unterordnen, was wir später wollen. Dieser Prozess wird immer aufregender, weil er unsere Entscheidungsmöglichkeiten und Kapazitäten immer stärker erweitert. Wenn wir uns an die durch einen Kompass symbolisierten Prinzipien halten, die stets nach Norden weisen, entwickeln wir allmählich moralische Autorität. Dann vertrauen die Leute uns. Und falls wir sie wirklich respektieren, ihren Wert und ihr Potenzial erkennen und sie einbeziehen, können wir zu einer gemeinsamen Vision gelangen. Wenn wir uns durch unsere moralische Autorität, primäre Größe, formale Autorität oder eine offizielle Position, sekundäre Größe, verdienen, können wir diese Prinzipien zusammen institutionalisieren, sodass Körper und Geist ständig genährt werden. Das resultiert in unglaublichen Formen der Freiheit und des Vermögens, unseren Dienst auszudehnen und zu vertiefen. Kurz gesagt, zu jener Art der Führung, die zum Nachfolgen inspiriert, kommt es nur dann, wenn wir dem Dienst Vorrang vor uns selbst geben. Sowohl die privaten als auch die öffentlichen Organisationen lernen, dass sie nur dann auf Dauer überleben können, wenn sie menschlichen Bedürfnissen dienen. Auch hier gilt also, dass das Dienen über das Ich gestellt werden muss. Das ist die wirkliche DNA des Erfolgs. Es geht nicht darum, was für uns selbst drin ist, sondern darum, was wir beitragen können. Ich suchte meinen Gott, doch ich konnte ihn nicht finden. Ich suchte meine Seele, doch sie entzog sich mir. Ich suchte meinen Bruder, um ihm in seiner Not zu dienen, und fand alle drei, meinen Gott, meine Seele und dich. Von Anonymous.